Hey, schreibe Parts so wie Biggie. Hey, Rapper hart für die City. Hey, komme grad mit dem Pitti, sogar Kelesch bekommt mehr Hype als so Sippy. Die Lage wird hops genommen, es sind wieder zu viele Schmucks gekommen. Nach einem Kick bist du auf dem Beton, komme mit Bratis aus Bosnien und Libanon. Sie feiern mich, weil ich zu Killer bin. Seit meinem Hype sagen sie Birramen. Und Leute, die sagen, wie schlimmer sind, Kudi haben Members, bei Stress ist der Selach drin. Bin ein Motherfucker so wie Park, aber diese Rapper treffen immer wieder nicht den Tag. Mero hart, ne Stimme wie kein anderer, ich nehme euch auseinander, der Mero ist so anders. Wow. Seit Jahren wollte ich schon diesen Weg, den ich hier gehe. Ich hör nicht auf, auch wenn ich viele Lobbyhosen seh. Ich will lila Scheine, die ich mit den Brüdern zähl. Und dann eine Villa kaufen, wo dann meine Mutter lebt, aber geht, warum nicht, Cousin? Wenn ich rappe, denkst du, es macht deine Uzi warm. Ich bin dran und ich weiß, es wird Psy. 605 und 4 The Wheel. Bin zu beliebt, denn ich mach's nicht wie ihr. Russell Style Mist und bleib mein Revier. Mama, mach nicht auf Tier, wenn du nie gefightet hast. Bleib mal real, du sparst Reime viel zu krass. Wir sind Digga, Buscher, Hoodies, also geh weg. Deine Gang, alle Pussys, laberst eh Dreck. Ja, ich renn vor der Pullis, weil ich zähl Geld. Please, hinter mir, weil ich für meine Blaze rap. Mero, da spuckt mal wieder zu mies. Deine Sis gehört zu meinen Groupies. Heute nicht, weil da wieder Blut fließt. Nermi Flow, weil er wieder Gucci ist. Geh du zur Seite, weil ich wieder mal ziel. Bin ich alleine mit mir, immer mein Team. Geil meine Lieder, weil es sogar jeder liebt. Alles jetzt damit, dem ich bald auf der Nummer zieht. Seit Jahren wollte ich schon diesen Weg, den ich hier geh. Ich hör nicht auf, auch wenn ich viele Rollyhosen seh. Ich will lila Scheine, die ich mit den Brüdern zähl. Und dann eine Villa kaufen, wo dann meine Mutter lebt. Seit Jahren wollte ich schon diesen Weg, den ich hier geh. Ich hör nicht auf, auch wenn ich viele Rollyhosen seh. Ich will lila Scheine, die ich mit den Brüdern zähl. Und dann eine Villa kaufen, wo dann meine Mutter lebt. Ah, woo!